Röhre! Darf ich vorstellen, Charlie? Oh, Mamma Mia! Charlie, nur noch 2 Sekunden! Jetzt geht's los! Oh, du Lasagne! Charlie, es geht los! 1, 2, 3! Ganz neue Transactions Light into Infinity. Wir haben 22.09 Uhr. Und es ist eigentlich wieder Zeit für das erste Gewinnspiel. Aber erstmal eine Wichtigkeit. Er will umschulen. Ich habe ihm den Rat gegeben. Er, was kannst du sonst noch? Ich bin nicht geboren, um Fischer zu werden. Warum? Ich bin geborener Schuhhändler und ausgebildet. Und es gibt keinen Schuhladen in der Stadt, der nicht einen Dollar zahlen würde für den Besten. Aber nicht für dich, Herr. Aber auf keinen Fall. Da müssen wir nachher mal deine Frau fragen, ne? Ich frag mich, wo das Monster ist. Und fertig machen zum Abschuss. Triebwerkzündung in 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Zündung. Unser Gewinnspiel. Hey, ihr werdet euch gleich ganz schön wundern. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Das ist Spiel und eine Menge Spaß. Super. Zeig, was du drauf hast. Honey, I got it. Und aufgepasst, Nachtschwimmer, wir haben eine neue Telefonnummer für die Gewinnspiele. Das ist 9. Das hat einen Vorteil, wer jetzt nicht durchkommt, braucht keine Gebühren bezahlen, nur der wirklich durchkommt, ja? Vorher war es ja so, wer nicht durchgekommen ist, hat einen Text gehört, da waren aber schon 2 Einheiten weg. Und das ist jetzt nicht mehr so. Und die neue Nummer ist 08000 34 35 36. 08000, also mit 3 Nullen. 08000 34 35 36. Das ist die Gewinnspielnummer hier. 08000 34 35 36. This is a journey into sound. Alte Nummer von Tala. Hm? Eternal Mystery. Eternal Mystery. Auf jeden Fall, Kumpel hier, habe ich wieder seinen Namen vergessen. Sagt dir der Name El Bandi was? Ja. Okay, Stadtmeister, 4 Touchdowns in einem Spiel? Ja. Das lernen wir heute noch ab, Erl. Das ist ja vor 100 Jahren gewesen. Da werde ich dich heute entschlafen, das sagt dir bloß, ha? Na, deswegen fällt mir noch kein Ei aus der Hose. Kannst du machen, Vasil. Er ist einfach der Größte, ha? Vor dir steht der Schuhkönig von Chicago, Baby. Ja. The Dark Side. We'll be right back. The Dark Side. The Dark Side. Wir haben 22.35 Uhr und ich sage nochmal Hallo Nachtschwärmer. Volle Kanne wieder ins Wochenende. Ernest hat Zeugnisse Oh je, Nachtschwärmer, hier ist was los. Kelly hat wieder... Oh je. Kelly! Naja, ich sage nichts dazu. Oh oh, dann muss ich was tun. Ach, also da lauter Fünfer, hä? Kelly, fällst du denn schon wieder durch? Sag etwas zu ihr, Al. Das ist nicht gut, Kelly. Und jetzt geh spielen. Das ist die totale Erziehung von meinem Freund Al. Da musst du ein bisschen härter durchgreifen, Al. Ha? Also komm schon, Kelly. Irgendjemand in der Schule musst du doch bescheißen können. Du kannst nicht immer in der Unterstufe bleiben. Oh, immer dieser Druck. Kelly, du musst in die Schule gehen. Kelly, du musst bestehen. Kelly, du musst lesen lernen. Wie soll ich denn groß werden, wenn das alles über meinem Kopf hängt? Komm schon, mein Schatz. Ich weiß, dass du bestehen kannst. Du bist ein kluges Mädchen. Kelly, Al, wir machen so, du gibst jetzt deine Tochter Hausarrest, ja? Mach's sofort los! Du gehst auf dein Zimmer! So ist richtig. Und ich werde ihr Nachhilfeunterricht geben, oder? Für eine Woche! Super! Al? Darf ich ihr Nachhilfeunterricht geben? Ha? Sag's. Sie ist dumm wie die Nacht, aber ich würde für sie töten. Und mit dir fange ich an. Ach komm, Al. Der Checkfreitag. Immer ab 22 Uhr und nur bei Nonstop Radio. DJ Test. Talk to me. Zita, Thirsties in featuring DJ Mo. Oh, nach schon mal, heute ist wieder was los hier. Kelly hat so ein schlechtes Zeugnis gebracht, sie wird wieder nicht versetzt. Mich wundert es ja nicht, ich kann ja nicht mal richtig schreiben. Das darf ich gar nicht laut sagen. Ja, Kelly, bist du dann zum Lehrer gegangen oder hast du dich beschwert oder was war denn? Damit habe ich einen Lehrer zur Pensionierung getrieben. Dann lachst du noch, Herr. Ich war auch mal ein junger Mann. Oh nein. Jung genug, um 4 Touchdowns zu schaffen in einem einzigen Spiel. Ja, ja, ja. Wissen wir, Herr. Wissen wir. Something about you. Auch ein ganz neues Teil. Könnte auch ein Brett werden. Mal abwarten. Da kommen ja jede Woche so viele neue Songs raus. Das glaubt man nicht. Und das ist Zeit für uns. Ich finde es stinklangweilig hier. Ich will jetzt ein bisschen Spaß haben. Was ist hier eigentlich los? Schluss mit Langeweile. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen und los. Genau. Jetzt geht es richtig los. Jetzt legen wir richtig los und Nachschwimmer, bitte nehmt die neue Nummer. Das hat den Vorteil, wenn ihr nicht durchkommt, kostet es nichts. Bisher bei den 01388000 hat es ja was gekostet, weil da kam ein Text. Dann hattet ihr jedes Mal zwei Einheiten auf der Backe. Und jetzt kostet es nichts, nur der, wer durchkommt. Und die Nummer ist 08000 34 35 36. Hey! Power beams at any moment. Transmitter locked onto broadcast power frequency. Zugriff zum Zentralcomputer akzeptiert. Seid ihr bereit? Attacke! Jetzt geht's los! Alles Kacke oder sowas? Come on, let's go party. Come on, let's go party. Come on, let's go party. Come on, big party. Let's party. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. einen lege ich noch drauf. Einen lege ich noch drauf. Na gut, einen lege ich noch drauf. Die A-Klasse gab es damals auch mit dem automatischen ESP. Das ist abgekürzt Elchsuchprogramm. Das erkennt einen Elch auf 400 Meter Entfernung und fährt dann automatisch die Außenairbags und 6 Stützräder aus. Oh nein, ich darf den Raststand nicht mehr durchfahren. Ruhe! Shut up. The countdown has begun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Are you ready? Planet Earth, are you ready? DJ 2000, das war für den Wolfgang, der hat sich gewünscht, aus Saarbrücken. Bevor es weitergeht mit Tanz des Terrors, eine Pause zum Luftholen. Endlich der sensationelle Klopp-Hit. William Orbit. Gemixt von ATB und Ferry Corsten. William Orbit, jetzt im Handel. Wake up! Sunbeam sind zurück. Nach Outside World kommt jetzt ihre neue Rave-Hymne. Wake up! Sunbeam jetzt! Achtung! Den ganzen Abend Hochspannung. Hochspannung den ganzen Abend. Thank you. 21.51 Uhr. Hey Nachtschwimmer! Free Falls, Skydive, ganz neu. Jetzt auf CD sogar rausgekommen. Ja, da haben sie jetzt auch von Bosch angerufen. Da grüße ich natürlich auch hin. Alle, die arbeiten. Dafür ein Nachlegen zur ehemaligen Problematik der A-Klasse. Und zwar, die haben eigentlich völlig falsch reagiert damals. Pressestelle der Daimler-Benz. Microsoft hätte das Problem der A-Klasse anders gelöst. Sie hätten die kippenden Autos einfach zum Standard erklärt. Ja, genau. Ja, ja, was? Wow! We'll be right back. Experiment heißt die Gruppe. Psycho Terror. So ähnlich hört sich an. Ah,